Hamburg aktuell. Guten Abend zusammen, am Mikrofon Arno Bayer. Zuerst ein Blick in die weite Welt, die wichtigsten Ereignisse unter dem Motto, was sich sonst noch tut. Dick McDonald verzehrt am kommenden Dienstag in New York den 50-milliardensten Hamburger, der seinen Namen trägt. Die historische Frikadelle wird dem ehemaligen Inhaber des ersten Restaurants von Ed Renzi, dem derzeitigen Chef der Kette, die heute über 8000 Restaurants in den USA und 31 Ländern verfügt, im Ballsaal des Grand Hotels in Manhattan persönlich serviert, vermutlich auf einem Silbertablett. Die Schlagzeilen. Computerklau. Haspa um 100.000 Mark erleichtert. Schwergewicht. Ex-Europameister Hein Tenhoff wird 65. Klarsicht. Erste Glasfaserstrecke zwischen Hamburg und Hannover eingeweiht. Kürzer treten. Weniger Geld für Breitensport an Hamburger Uni. Bei guter Gesundheit. Geschäftsberichte Hamburger Krankenhäuser. Hausarbeiten. Fachausstellung Sanitär- und Heiztechnik. Große Kinder. Auktion antiker Puppen im Interkontinental und Fundgrube. Böhringer Chef vor Untersuchungsausschuss. Die Hamburger Sparkasse ist um 100.000 Mark ärmer, oder genauer gesagt, sie wäre es, wenn ein Computerclub mit dem schönen Namen Chaos nicht so ehrlich wäre. Die Chaoten, diese Computerhacker, wie sie ja auch genannt werden, haben in der letzten Nacht mit einer komplizierten technischen Aktion die Haspa um genau 135.000 Mark erleichtert. Die Herren haben nämlich das Bildschirmtextsystem, kurz BTX genannt, angezapft. Mit Steffen Werneri und Wau Holland vom Computerclub Chaos, der übrigens weltweit verbreitet ist, sprach Bernd Schröder. Ihr habt die Hamburger Sparkasse innerhalb einer Nacht im Prinzip um 135.000 Mark erleichtert. Wie habt ihr das gemacht? Tja, ist also grundlegend zu sagen, wir sind Anbieter im Bildschirmtext. Das heißt, wir machen so eine Art elektronische Zeitung, wo wir Informationen anbieten. Und manche Informationen kosten Geld. Das heißt, wenn die jemand sehen möchte, muss er dafür bezahlen. Nun sind wir beim Arbeiten im System auf einen Fehler in der Systemsoftware, also in der Verwaltung der Kennwörter, gestoßen. Das ist ungefähr so, als ob jemand auf Fahrradschlösser die Nummern draufschreibt, weil dann kann jeder da ja das Fahrrad aufmachen. Und genau das hat das Bildschirmtextsystem jetzt getan. Es hat einfach die Nummern, die jemand eingeben muss, um sich zu identifizieren, auf den Bildschirm ausgeworfen. Und das war eben jetzt die Nummer der Hamburger Sparkasse. Es hätte genauso gut jede andere Nummer sein können von irgendeiner anderen Firma, ob es jetzt Esso, Shell oder auch Gretchen Müller im Hause ist. Und was habt ihr nun gemacht mit dieser Nummer? Mit dieser Nummer haben wir von unserem Informationsdienst gebührenpflichtige Seiten aufgerufen. Das heißt, auf Kosten der Hamburger Sparkasse wurden Informationen von uns aufgerufen. Und um nicht immer vor dem Gerät sitzen zu müssen, die ganze Nacht hindurch immer auf eine Taste drücken, die da heißt, schau dir die nächste gebührenpflichtige Seite an, haben wir da einen kleinen Computer angeschlossen. Und der Computer hat dann stellvertretend immer auf die Taste gedrückt. Wir haben uns schlafen gelegt und am nächsten Morgen nachgeguckt, wie viel Geld da zusammengekommen war. Und da haben wir festgestellt, das waren knapp 135.000 Mark. Und dann haben wir das Gerät ausgeschaltet. Ihr hättet im Prinzip natürlich weitermachen können, bis ihr eine Million voll hattet oder bis ihr 2-3 Millionen verdient hättet. Ist das richtig? Das hätten wir machen können. Ihr habt also bei 135.000 Mark Schluss gemacht. Wie kommt ihr nun an dieses Geld auch heran? Die Post macht das Inkasso. Die Post kassiert mit der Telefonrechnung, also mit der Fernmelderechnung genauer gesagt, die Gebühren von Bildschirmtext und schreibt auf der anderen Seite eine Gutschrift für diejenigen, denen die Gebühren zustehen. Mit anderen Worten, die Post zieht der Hamburger Sparkasse 135.000 Mark Gebühren ab und überweist sie auf euer Konto. Genau, das ist der Vorgang. Nun habt ihr aber das Geld nicht für euch behalten wollen, sondern ihr habt das bekannt gemacht. Was habt ihr getan? Wir haben den Datenschutzbeauftragten hier in Hamburg angerufen. Das habe ich gemacht, weil ich vor ein paar Tagen in Köln auf einer Datenschutzfachtagung einen Vortrag gehalten habe, wo ich genau diese Missstände in Bildschirmtext angeprangert habe. Ein Postler, der mit mir auf dem Podium saß, hat die ganzen Dinge als Spinnerei und utopische Vorwürfe abgetan. Und da kam mir die Situation natürlich sehr recht, genau das zu beweisen, was ich da behauptet habe. Mit anderen Worten, das Bildschirmtextsystem ist nicht sicher. Jeder kann an alle möglichen geschützten Daten heran und jeder kann sozusagen an die Gebührenkasse von anderen Teilnehmern heran. Ganz so pauschal würde ich es nicht sagen, nicht jeder. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und sich umguckt, dann gibt sich eine Fülle von Missbrauchsmöglichkeiten. Und die Post hat Geschäftsbedingungen, also das berühmte Kleingedruckte in den Verträgen, die das Haftungsrisiko auf den Endverbraucher abwälzen. Das heißt, der kleine, gewöhnliche Bildschirmtextteilnehmer trägt das Risiko. Genauso wie wenn in der Sparkasse die Putzfrau nach Feierabend ein Ferngespräch nach Tokio führt und den Hörer nicht auflegt, dann ist der Inhaber des Telefonanschlusses dafür verantwortlich. In ähnlicher Art und Weise ist es bei Bildschirmtext. Bloß bei Bildschirmtext muss man nicht einmal in den Geschäftsräumen oder in den Wohnräumen des Geschädigten sein, sondern das geht von überall auf der Welt. Man muss nur ein Telefonapparat haben. Und ein Bildschirmtextgerät. Und ein Bildschirmtextgerät. Ja, nun hätte die HASPA das ja schließlich irgendwann gemerkt, dass da 135.000 Mark abgebucht werden für Informationen, die sie nie hat haben wollen. Hättet ihr trotzdem dieses Geld einstreichen können? Nach der gegenwärtigen Rechtsprechung sicher, weil die Hamburger Sparkasse keine Möglichkeit hat, zu beweisen, dass sie es nicht getan hat und dass es meinetwegen von uns missbräuchlich geschehen ist. Wenn wir einfach geschwiegen hätten und nichts weiter getan hätten, hätte sie zahlen müssen. Herr Schapper, ist für Sie als den hamburgischen Datenschutzbeauftragten mit diesem Fall nun auch bewiesen, dass das BTX-System der Bundespost unbrauchbar ist, weil es missbräuchlich benutzt werden kann? Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass das BTX-System nicht hinreichend gesichert ist. Soweit ich das mitgekriegt habe, ist die Post der Meinung, ihr System ist sicher und sie reagiert auf Hinweise, dass es so sicher nicht ist, eher ungehalten. Es gibt auch andere Fälle, in denen deutlich geworden ist, was auch gar kein Wunder ist für ein frisch eingeführtes System, dass es Schwachstellen gibt. Da muss eben noch mehr geschehen für die Sicherung. Das ist also nur eine Bestätigung dessen, was wir selbst auch herausgefunden haben, aber wir sind dem Chaos Computer Club dankbar dafür, dass er im Wege des Experiments hier vorgeführt hat, welche Schwachstellen das System aufweist. Ja, das war ja ganz schön harter Tobak und wer könnte und sollte jetzt besser dazu Stellung nehmen als die Oberpostdirektion. Das tut freundlicherweise Hans Martens. Guten Abend, Herr Martens. Guten Abend. Herr Martens, das ist ja eine harte Ladung gegen BTX. Können Sie eigentlich dieses System jetzt verantwortungsvoll noch so weiterführen? Ja, sicherlich werden wir das können. Schauen Sie, das System, es wurde ja eben gerade angedeutet, dass es ein sehr komplexes System ist, ist immerhin 4,5 Monate in Betrieb gewesen und dies ist der erste echte Fehler in der Software, den man uns nachgewiesen hat. Andere können ja noch kommen, ne? Andere könnten kommen, das ist nicht auszuschließen, denn solch System wird von Menschen gemacht und Menschen machen halt Fehler. Aber ganz so ist es auch nicht. Immerhin sind wir aufgrund der ersten Hinweise, dass es eine solche Möglichkeit gibt, diesen Möglichkeiten nachgegangen und haben den Fehler in der Zwischenzeit gefunden und haben ihn abgestellt. Das heißt, das, was jetzt exemplarisch vorgeführt wurde, ist nicht mehr möglich? Das ist nicht mehr möglich. Das ist definitiv so? Das ist definitiv so. Gibt es denn noch andere Schwächstellen beim BTX-System, die uns vielleicht denn morgen oder übermorgen überraschen? Vor Überraschungen ist eigentlich niemand sicher. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen. Das, was hier geschehen ist, ist nicht etwa das, dass man an fremder Leute Geld herangegangen ist, wie man beispielsweise an ihr Konto, so wie es, wenn es bei der Sparkasse geführt ist, rangehen kann. Sondern das, was hier geschehen ist, ist, man hat der Hamburger Sparkasse Gebühren ab oder Gebühren abziehen wollen oder in Rechnung stellen wollen, die nur im Innenverhältnis zwischen der Post und den Teilnehmern aufkommen. Dadurch wird der Fall aber doch nicht besser, Herr Martens. Das System ist aber immerhin noch in der Lage, dass solche Dinge nachvollziehbar sind und dass man im Endeffekt, wenn die Sparkasse gekommen wäre und gesagt hätte, ich muss 135.000 Mark bezahlen, für die ich keine Informationen gehabt hätte, hätten wir nachvollziehen können, wo das Geld geblieben ist und auf welche Art und Weise es von einer Kasse in die andere kommt. Denn wir sind ja diejenigen, die auf der einen Seite das Geld einziehen und auf der anderen Seite diejenigen, die das Geld an den Anbieter auszahlen. Herr Martens, Sie haben gesagt, der Fehler ist behoben. War es denn nicht vielleicht so, dass sich die Post bei der Einführung des BTX-Systems ein bisschen zu sehr beeilt hat und einfach bei diesen Sachen nicht vorgebaut hat? Denn es ist ja offensichtlich jetzt möglich, dabei vorzubauen. Schauen Sie, ich muss das noch mal einmal wiederholen. 4,5 Monate Betrieb und der erste Fehler. Wir sind sicherlich nicht so vermessen und sagen von vornherein, jedes System, was wir einführen, ist fehlerfrei. Wo können Sie so etwas sagen? Sie können bei einem relativ einfachen Hausgerät können Sie einen Fehler haben, der normalerweise eigentlich nicht vorkommen dürfte. Um wie viel größer ist die Gefahr, dass Fehler da sind bei einem so komplexen System, wo die Programmausarbeitung Jahre in Anspruch genommen hat? Da gibt es immer mal solche Ecken und Kanten. Wir haben versucht, alles Mögliche vorher zu finden, bevor wir es eingeführt haben. Aber einmal ist es ganz logisch, selbst wenn 100 Techniker da dran sitzen, die 20.000 Kunden, die wir heute schon haben, sind alleine von der Mathematik her ja eher in der Lage, uns auf Fehler hinzuweisen, wie die 100 Leute, die vielleicht noch durch Betriebsblindheit oder durch andere Dinge gehandicapt ihre Fehler, die sie selber machen, nicht sehen und nicht finden. Aber Herr Martens, das waren doch Amateure. Was ist denn jetzt, wenn Profis an die ganze Sache herangehen? Das sind keine Amateure. Das sind Profis im wahrsten Sinne des Wortes, die viel mehr Zeit darauf verschwenden, wie ich es beispielsweise kann. Aber das soll hier kein Maßstab sein, denn ich muss hier den breiten Fächer der Bundespost abdecken und kann mich nicht nur speziell um BTX kümmern. Letzte Frage, ist sowas strafbar? Letzte Frage, ist sowas strafbar? Das ist im letzten Ende noch nicht geklärt. Das muss geklärt werden, ob und in welcher Form dort Straftatbestände festgestellt werden können. Vielen Dank, Herr Martens. Bitte.